Nicht! Ich gehe wirklich zu Vater rauf, ich weiß nur wahrhaftig keinen Rat mehr. Was? Dann hören Sie noch mal. Wort für Wort. Meine Braut kann ich küssen, wie ich will, wo ich will, wann ich will. Der Steibel soll kommen und nicht dran hindern. So, nun sagen Sie noch ein Wort. Und wenn es gesagt ist, dann liegen Sie draußen. Pfui, Kuckuck, es will mein Bräutigam sein. Benimmt sich so und liebt solche Sachen. Halt! Löschchen, halt! So fett speisen wir nicht. Was? Revolver! Was? Ins Loch mit dem Lümmel! Wegreißen, Quadreiter, wegreißen! Was? Wagen Sie's! Wagen Sie's! Menschenskind! Wegreißen! Revolver weg! Wegreißen! Hören Sie! Wegreißen! Wegreißen! Sehen Sie das Ding weg oder nicht? Sieht ihr das? Der Kerl ist ein Anarchist! Ja, was das ist doch... Schlaf mal nicht, ich bitte dich, komm hier vor. Halt ihn fest, Inga. So, Kinder, ich hab ihn. Nun haben wir dich. Siehst du, Wallischen, da hast du den Schuft. Sieh dir mal an, gefälligst. Den Revolver. Kostet zwar höchstens 5-6 Mark. Hätte aber noch bös können was anrichten. Lassen Sie mich doch bitte in Ruhe. Hat Sie der Herr damit bedroht? Ja, hat er. Der Herr. Oder zweifeln Sie dran? Das ist ja noch schöner, wahr? Vielen Gott. Wir werden uns wohl noch verantworten müssen. Ich hab mir ja nur zu fragen erlaubt. Erlaubt, erlaubt. Wer sind Sie denn überhaupt? Was mischen sich hier ein? Sind Sie vielleicht mit dem Früchtchen verwandt? Dann wäre das ja sozusagen ein Aufwaschen. Der Herr hat für heute wohl genug, denke ich. Der Herr. Die Lehre dürfte dem Bengel wohl sitzen. Aber denkst du, der Feigling hat sich gewehrt? Arnold, war das nicht Arnold? Was? Sie! Weg! Lassen Sie unsere Gäste zufrieden! Ich rufe sonst auf der Stelle Papa! Arnold! War das nicht Arnold? Nein, nein, nein! Michaeline! Fasse dich! Fasse dich doch! Legen Sie nur dahin die Pakete, Krause. Dazu den Leichter da hinten hin. Herr Professor, soll ich etwa wachen heute Nacht? Sie müssten sich wirklich ein bisschen ausruhen. Ach, wir lassen es beim alten Krause. Hä? Auch in Bezug auf das Wachen. Und übrigens wäre ich da schon versorgt. Ich habe mit Maler Lachmann gesprochen. Sie kennen ja Lachmann von früher her. Ach, du lieber barmherziger Vater, du. Sonst wäre wohl augenblicklich nichts. Ist der Direktor drüben? Jawohl, Herr Kramer. Na, ich danke, es ist gut. Halt, warten Sie mal noch einen Augenblick. Am Montagabend, wo war denn das? Wo hat Ihre Frau da den Arnold getroffen? Nur halt, das war, wo die Kähne liegen, halt unter der Ziegelbastion. Ach, auf dem kleinen Gang, der da unten rumfährt? Jawohl, eben da. Dann hat sie ihn da angeredet, oder er sie? Eben, er saß auf dem Geländer, so auf der Mauer. Wissen Sie doch, wo manchmal die Leiter dran stehen und zusehen, wie die Polaken von Flessen sich abends ihre Kartoffel kochen. Da kam halt der Frau also merkwürdig vor. Und da tat sie ihm halt eben guten Abend sagen. Ja, was hat sie dann weitergesprochen mit ihm? Sie hat halt gemeint, er wird sich erkälten. Aha. Und was hat er darauf gesagt? Wie eben die Frau meinte, hätte er gelacht. Aber ebenso, sehen Sie, meinte die Frau, es hätte sich so schrecklich angehört. Also verächtlich. Ja, ich weiß weiter nicht. Ja, wer verachten will,